Hallo mein Herz, hier ist mal wieder ein Klopsi-Cast. Ich bin mal wieder on the road und das ist nur ein ganz kurzer Einschub, weil ich hier gerade unter blauem Himmel herlaufe, ganz im Gegensatz zu gestern. Und gegen den blauen Himmel stehen so schön diese Verästelungen und Zweige der Bäume. Das sieht sehr schön aus. Und ich dachte, das würde dir bestimmt auch gefallen. Ich komme gerade aus dem Labor. Es war nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Und jetzt fahre ich nach Hause in ein einsames Zuhause, das gar kein Zuhause mehr ist, seitdem du nicht da bist. Aber wir sprechen uns nachher. Das ist gut. Es ist Zeit für eine zweite Runde Klopsi-Cast. Und für diese zweite Runde Klopsi-Cast liege ich gerade auf unserem Bett auf der falschen Matratze und schau das Bild von uns beiden an, das wir gemacht haben, nachdem du mich mit Steinen beworfen und Handballprinzessin genannt hast. Das war ein sehr schöner Moment, den ich vermutlich nie vergessen werde, und das ist auch gut so. Was nicht gut ist, ist, dass mein linkes Bein jetzt gerade irgendwie juckt schon die ganze Zeit und ich krieg es nicht zum Aufhören. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist doch alles so kompliziert. Weißt du, vorhin hatte ich so einen Moment. Da hat es draußen geklingelt und ich wusste nicht, wer es war. Es war auch schon spät, es war nach 20 Uhr. Und deswegen habe ich auch nicht aufgemacht, sondern nur aus dem Spion rausgeguckt, weil ich dachte, entweder das sind Terroristen, die mich umbringen wollen, oder irgendwer, der mir irgendwas verkaufen will. Aber ganz am Anfang, als es geklingelt hat, kam mir kurz der Gedanke, dass es auch du sein könntest, der mich mit einem Überraschungsbesuch überraschen will. Und das war echt ein schöner Gedanke. Und den musste ich leider sofort wieder verwerfen, weil ich hier ganz alleine und dick und klopsig und traurig bin. Jetzt mache ich jedenfalls gleich noch Sport und ja, so ist das Leben eben. Man hat nicht immer den Liebsten um sich rum und manchmal muss man auch Sport machen. Das ist doch nicht in Ordnung. Ja, und es kommt mir eigentlich, gerade kommt mir mein Leben eigentlich nur vor wie ein großes dreiwöchiges Warten. Warten, währenddessen man irgendwelche Dinge macht, die nur dazu dienen, die Zeit zu verkürzen, bis man wieder zusammen sein kann. Und das ist doch nicht in Ordnung. Alle Zeit wegdaddeln, weil alles unvollständig ist ohne dich. Aber es ist auch gut. Es ist auch gut, dass man diese Liebesgeschichte hat, dass man einander vermisst. Diese inhärente Ultraliebe, die in jeder Träne steckt, die ich vergieße, wenn ich dich vermisse, und die in jedem schlechten Bauchgefühl steckt, das ich habe, wenn ich mich hier alleine in den Laken wälze. Die ist eigentlich was Gutes und deswegen muss man das eigentlich auch gut finden. Das Ganze ist also eine höchst paradoxe Angelegenheit, wie du ja vielleicht auch schon festgestellt haben wirst. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir auch die Momente, die uns vielleicht am anderen hier und da ein bisschen genervt haben, wirklich wert zu schätzen lernen durch diese Zeit, durch dieses kurze Intervall unserer Beziehung, dass wir jetzt getrennt verbringen müssen. Naja, also vielleicht geht es auch nur mir so und du bist weiter ganz arg genervt, man weiß es nicht. Aber nun, jetzt gehe ich mal den Klopsi-Cast schneiden. Auch heute hänge ich dir noch ein schönes melancholisches Stück hinten dran, weil ich es gut finde und weil es Herbst ist und man melancholische Musik hören sollte. Und dann telefonieren wir nachher noch, das finde ich auch gut. Also Schatz, dann viel Spaß mit dem Klopsi-Cast und denk dran, dass ich dich wahnsinnig liebe und vermisse. tragedy. Lacrimose is the light, touching the buried again. We'll be right back. homage he has for all, but none for me. I battle it against him as I battled in highest heaven through all eternity. And the unfathomable gulfs of Hades and the interminable realms of space and the infinity of endless ages, all